Nein, Sonja, das ist alles nicht richtig, begann Raskolnikow wieder und erhob plötzlich den Kopf, als hätte ihn eine unvermutete Wendung, ein plötzliches Umschwenken der Gedanken überrascht und von Neuem angeregt. Das ist alles nicht richtig. Weißt du, es ist besser, du stellst dir vor, ja, so ist es wirklich besser. Also stell dir vor oder nimm an, dass ich ehrgeizig, neidisch, böse, niederträchtig, rachsüchtig sei und nun und meinetwegen auch noch zum Irrsinn neige. Wenn schon, denn schon. Von meiner Verrücktheit hat man doch schon gesprochen, ich habe es wohl bemerkt. Ich habe dir vorhin gesagt, dass ich auf der Universität meinen Unterhalt nicht bestreiten konnte. Aber weißt du, dass ich es vielleicht doch hätte ermöglichen können? Meine Mutter hätte mir das Nötigste fürs Studium geschickt und Stiefel, Kleider und Essen hätte ich selbst verdienen können. Sicher, ich hätte Unterrichtsstunden geben können. Man bot 50 Kopeken. Rasumichin verdient doch auch. Aber ich wurde böse und wollte nicht. Ja, eben, ich wurde böse. Das ist ein guter Ausdruck. Ich verkroch mich dann wie eine Spinne in meinem Winkel. Du warst doch in meinem elenden Nest, hast es gesehen. Aber weißt du auch, Sonja, dass niedrige Decken und enge Zimmer die Seele und den Verstand niederdrücken? Oh, wie ich dieses elende Loch hasste. Und trotzdem wollte ich es nicht verlassen. Ich wollte es absichtlich nicht. Tagelang ging ich nicht aus und wollte nicht arbeiten, wollte nicht einmal essen und lag die ganze Zeit auf dem Divan. Wenn mir Nastassja etwas brachte, aß ich. Wenn sie nichts brachte, verging auch so der Tag. Absichtlich. Aus Bosheit bat ich um nichts. Wenn ich nachts kein Licht hatte, lag ich im Dunkeln, wollte aber nicht Geld verdienen, um ein Licht kaufen zu können. Ich sollte studieren, aber ich verkaufte die Bücher. Auf meinem Tisch, auf den Kollegheften und den Notizen liegt jetzt fingerdick der Staub. Ich zog es vor, auf dem Divan liegen zu bleiben und zu denken. Und ich dachte die ganze Zeit. Und immer hatte ich solche Träume, allerhand seltsame Träume. Doch wozu davon sprechen? Dann aber tauchte der Gedanke auf, dass... Nein, nein, so war es auch nicht. Ich erzähle wieder nicht richtig, siehst du? Ich fragte mich damals immer, warum bin ich so dumm, dass ich, wenn schon andere dumm sind, und wenn ich es sicher weiß, dass sie dumm sind, nicht selbst klüger sein möchte? Später sah ich ein, Sonja, dass es zu lange dauern würde, wenn man abwarten will, bis alle klug werden. Ich erkannte auch, dass das niemals der Fall sein wird, dass die Menschen sich nicht ändern, dass niemand sie ändern kann und dass sich die Mühe nicht lohnt. Ja, so ist es. Das ist ihr Gesetz. Ein Gesetz, Sonja, so ist es. Und ich weiß jetzt, Sonja, dass der, der an Verstand und Geist mächtig und stark ist, auch der Herrscher über sie ist. Wer viel wagt, der ist bei ihnen im Recht. Wer auf die Mehrheit spucken kann, der ist bei ihnen auch Gesetzgeber. Und wer von allen am meisten wagt, der hat auch vor allen die meisten Rechte. In dieser Weise ist es bis jetzt immer geschehen. Und so wird es immer bleiben. Nur ein Blinder sieht das nicht.